Geht's mir nicht aus dem Sinn. Du, sag, wie bekommst du das hin? Ich wär mit dir gern allein. Wir, das könnte so wunderbar sein. Denn deine Titten sind die besten. Deine Brüste sind so geil. Deine Möpse sind die größten. Deine Nippe immer steil. Deine Hupen sind die schönsten, die man sich nur wünschen kann. Schönsten, wie man sich nur wünschen kann.